Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und hiermit begrüßen wir Alligator. Wir begrüßen Eminem, wir begrüßen Billie Eilish und Ed Sheeran. Genau, die alle diesen Podcast hören. Und Rammstein. Ja, nee, so ist es nicht ganz, sondern wir können jetzt, das hatte ich auf Twitter dieser Tage geteilt, wir können jetzt sehen, was unsere Hörer auch noch für einen Musikgeschmack so im Durchschnitt haben. Zumindest auf Spotify. Ja, es gab so den einen oder anderen, die auf dieses Posting hinweg geschrieben haben, Moment mal, ihr könnt mich ja jetzt wie einen gläsernen Hörer durchleuchten. Jetzt wisst ihr schon, welchen Musikgeschmack ich habe. Was ist als nächstes dran? Nee, so ist es nicht. Also wir können nicht sehen, was hat Zuhörer XY wann gehört, sondern wir sehen nur so einen Durchschnitt. Ich hatte das geteilt und witzigerweise meinte ich so, ja, hey, guter Geschmack, weil da waren so ein paar Sachen, Billie Eilish zum Beispiel ist ja gerade so für die, so für Indie-Hörer, möchte ich fast sagen. Also, so. Die ist ja schon hart Mainstream, oder nicht? Ja, aber sie klingt ja nicht Mainstream. Das ist gerade so, das ist so diese Nische, wo man sich gerade reinsetzt, wenn man zwar nicht wirklich Indie ist, aber nicht, also ne, man angeben will, dass man jemanden hört, der Indie klingt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, auf jeden Fall interessanter Geschmack. Interessanter Durchschnitt. Ich würde mir wünschen, dass es dann bald bei Spotify auch die Zahlen gibt, welche anderen Podcasts die Leute hören, damit wir gute Cross-Promo machen können. Ja, aber was willst du denn da? Lästerschwester. Ja, eigentlich schon. Was willst du denn sonst noch hören, außer uns? Du hast recht. Ja. Was haben wir diese Woche für Themen? E-Sport, Kollege. Kollege hat das Alpha-Movement, ich meine, Alpha haben wir hier schon häufiger gesprochen, aber in der Wise gab es einen sehr guten Artikel dieser Tage und es gab Bilder von seinem Alpha-Meeting, von seinem das letzten. Das sah eher mehr aus wie so ein rechtsextremen Treffen. Wie aber, so ein Reichsparteitag. E-Sport ist krass, Fortnite Hand of Blood hat die Welt gewonnen in einem Zombiespiel. Und Jake Paul hat geheiratet. Vielleicht. Ja. Also er hat definitiv geheiratet, aber sah aus wie ein Kindergeburtstag. Also wir haben heute ganz viele schöne Themen. Wirklich viel. Bevor wir dazu kommen, der Sponsor, Hashtag Werbung, der heutigen Woche ist Join. Wenn ihr das schon gesehen habt, das ist eine neue App, eine neue, gibt es auch nicht nur als App, sondern auch am Fernseher oder am Computer, wenn man Smart TV hat zum Beispiel. Das ist ein neues Streaming-Angebot, würde ich es mal nennen. Also man kann über 50 Fernsehsender live kostenlos ohne Anmeldung gucken. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Wir haben uns das eben zusammen nochmal angeguckt. Und David kannte es noch nicht. Und David war baff. Das heißt einfach, du gehst einfach auf die Website und fängst dann einfach an zu gucken. Also es ist bei mir ja eher so, ich gucke ja für kein Fernsehen mehr. Aber was ich interessant fand, dass du wirklich so eine Mischung aus allen möglichen Dingen hast, wie zum Beispiel den ein paar YouTube-Projekten, die krass, Klassenfahrt, über die wir auch schon gesprochen haben. Zum Beispiel. Gut, das will ich nicht unbedingt gucken, aber du kannst dir auch Serien angucken, so Originals, die für Join quasi produziert werden, wie Jerks zum Beispiel. Ja. Das ist eine Serie, die die letzten zwei Staffeln konntest du bei ProSieben gucken und ist, glaube ich, jetzt exklusiv da, bei Join, bei Join. Ich weiß, dass Ines, den Namen habt ihr ja schon häufiger gehört, ihr könnt einen Strich auf dem Lästerschwestern-Bingo machen, die hat immer gesagt, das ist das Lustigste, was sie je gesehen hat. Also eine Sache, die man in Deutschland nicht viel sieht, finde ich. Also gute Comedy und dann ein bisschen assi, also ein bisschen sehr ehrlich, sehr dreckig zum Teil. Ja, auch aber so eine Mischung, also hast du so ein bisschen so einen Fremdscham-Humor, dass du so denkst, oh Gott. Also ich wüsste gerne, wer das schreibt, weil das ist wirklich, ist wirklich gut. Ja. Und sowas kann ich da holen. Und als du dann meintest, ich kann dann halt ARD und ZDF einschalten, wenn ich möchte. Und dann meine ich, was zahle ich denn dafür? Und dann sagtest du, nichts. Ist kostenlos. Ich verstehe nicht, warum. Warum ist sowas kostenlos? Was ist da los? Also es gibt Werbung natürlich. Also du kriegst Werbung angezeigt. Du kannst, also ich habe bisher tatsächlich für so ein, weil es gibt, also Fernsehen gibt es ja auch nicht mehr kostenlos. Du musst ja heutzutage für, es gab ja früher mal, wie ist das, DVB-T, gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. Du musst ja inzwischen für zahlen. Ich habe das noch gemacht und das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Zumindest wenn man diese 50 Sender oder über 50 Sender, die dabei sind, gucken möchte. Ich habe halt kein Fernsehen, deswegen ist es für, und es gab immer mal wieder, wo wir in der ARD als Lästerschwester mal dabei waren. Mhm. Und da hätte ich keine Möglichkeit gehabt, das zu gucken. Waren wir auch nicht, weil sie haben es rausgeschnitten. Ja, das ist richtig, aber wir hätten, ich war bei Phoenix, das hättest du dir angucken können. Ja, also das gibt es, wie gesagt, als App. Das gibt es also beim App Store, bei Google Play, gibt es auch einfach im Computer. Ja. Ne? Oder wenn ihr halt irgendwelche anderen Sachen wie Smart TVs habt, die halt solche Apps runterladen können. Wenn ihr auf die Seite join.leicesterschwestern.com geht, dann könnt ihr es noch kostenloser runterladen. Und bei Join, also, muss man sagen, ist das JOYN. Genau, ja. Also dann, also normal könnt ihr es schon kostenlos runterladen, aber bei uns ist es noch mal kostenloser. Super, wie nennt man das? Super gratis? Super gratis, super, ja. Gratis. Eine Sache vielleicht noch, wenn euch irgendwas an Join auffällt, die legen tatsächlich sehr viel Wert auch auf Community-Feedback. In der App, wenn man die App schüttelt, dann kann man Feedback hinterlassen und sagen, was man irgendwie halt gerne verbessert haben wollte. Das ist super. Nee, Moment, das ist nicht super. Das ist nicht für super für alle Alpha Leute, die von Kollega jetzt gemanagt werden quasi, weil dieser Tage gab es auf Wise gab es einen Artikel, die haben sich nämlich in eines von diesen Alpha-Mentorings, so nennt sich das bei Kollega, mal hineingeschlichen. Ihr erinnert euch ja vielleicht, in den letzten Wochen hatten wir immer mal wieder über ihn gesprochen. Er hatte ja eigentlich einen großen Auftritt geplant mit so einem Guru-Typen namens Dirk Kräuter. Die beiden hatten sich jetzt legendär in den Haaren. Also es ging jetzt über Wochen. Ich habe das noch ein bisschen verfolgt, weil uns mehrere Zuhörer immer wieder darauf hingewiesen haben, dass Kollega neulich in Instagram-Stories wohl gegen diesen Typen geschossen hat. Der Hintergrund der Geschichte war, die wollten halt in der Lanxess-Arena so ein Ding machen und da hat ein Ticket oder die Premium-Tickets haben 2.500 € gekostet. In der reduzierten Variante. Und daraufhin, nachdem es einen Shitstorm gab gegen Kollega, weil die ganzen jungen Leute gesagt haben, was ist mit dir geworden? Geht es dir nur noch um Geld? Hat er sich dann von diesem Dirk Kräuter losgesagt und hat eine massive Schmutzkampagne gegen den Typen aufgezogen. Und dabei ganz vergessen, dass er erst noch daran schön mitverdienen wollte. Und erst als es dann den Shitstorm gab, war dann plötzlich, hat er versucht, diese Methoden von Dirk Kräuter und Co. als geldgeile Scheiße darzustellen. Jetzt hört man dann aber, dass er so die sogenannten Alpha-Mentorings oder ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, also wo er dann Coaching, ne, also gibt es ja immer wieder, dass irgendein Guru vorne steht und sagt so, wenn ihr mehr Pussy wollt, dann das ist übrigens kauft euch eine Katze. Das ist ein Zitat, ja. Also das war jetzt kein Zitat. Aber das tatsächlich, was war das Zitat? Aus Magnolia war das gerade. Tom Cruise sagt das in dem Film. Was war das Zitat, was ich so gut fand? Aus der Weiß ist, ich glaube, der erste Satz, den er in dem Video sagt, was sie da zitieren, ist hallo, ihr Alphas, ich hoffe, ihr seid so gut reingerutscht in die Woche wie in eine dreckige Biatch. Das ist also einfach so, das sind nur Männer. Genau. Ja, und auf diesen Fotos, die jetzt kursierten von so einem Real-Life-Meeting, sind das alles kahlrasierte Männer, die alle gerne mal den linken wollen oder den rechten Arm heben, je nachdem, wer die Memo nicht bekommen hat. Ja, und vor allen Dingen, das sind die Bilder, auch, die also eigentlich mit erhobener Faust, aber teilweise auch mit ausgestreckter Handfläche. Also, fragwürdig. Ja, das sind die Bilder, aber auch die von dem Boss und diesem, ich glaube, die haben noch so eine Alpha-Seite, geteilt werden. Also haben keine Bilder geteilt, wo die da sitzen und grübelnd über den Aussagen von Kollegen auf den herumkauen, sondern es ist nur diese Posen, alle sind Alpha, alle sind die übelsten Typen. Und wir haben uns an einem Zitat besonders belustigt, deswegen kam ich gerade beim Schütteln der Join-App darauf. Denn es gibt auch Facebook-Gruppen, in denen sich die Alphas irgendwie, also das ist alles in diesem Wise-Artikel aufgekommen. Ich erzähl mal kurz, was du dafür kaufst. Also du gibst wohl, es ist von 2.000 € die Rede und einem Vertrag, zu dem du auch so ein bisschen so salesmäßig genötigt wirst, laut dem Weiß-Ding, dass du den unterschreibst. Was und witzig ist, auch weil er sich ja erst noch darüber beschwerte bei Dirk Kräuter, dass der 2.000 € dafür verlangt. Und du musst wohl auch deinen 14 Tage Rückrufrecht irgendwie zumindest war es in dem Fall so, zurücknehmen. Und dafür kriegst du dann Videos von Kollegen, die du dir angucken kannst. Ja. Du kriegst ein wöchentliches Online-Coaching, wo er also in Gruppenchat mit Leuten redet. Du kriegst Zugang zu dieser Facebook-Gruppe. Und dann gibt es halt wohl noch diese Real-Life-Meetings, ob die extra kosten, weiß ich nicht. Und es ist halt 1:1 finde ich, wie diese ganzen amerikanischen Coaching-Angebote. Also so Online-Coachings, da gibt es ja ganz viele von, da gibt es sicherlich auch ganz, ganz tolle, gute Angebote, aber es ist halt, in Amerika war dieser Tai Lopez lange Zeit im Gespräch. Das war dieser Typ, der auf YouTube ganz viel Werbung gekauft hat und immer so ein Lamborghini gezeigt hat und halt gesagt hat, so, ich habe ja diesen Lamborghini, aber wisst ihr, was noch viel wichtiger, genau, dann sagt er, wisst ihr, was noch viel wichtiger ist als mein Lamborghini? Knowledge. Ich habe nämlich 1500 Bücher hier in meiner Garage, ja, denn ich lese jeden Tag ein Buch. Ich folge ja auf Instagram ganz fleißig seit Februar Sebastian Jotta. Das ist der, der beim Dschungelcamp dabei war, selbsternannter Millionär und Lifestyle-Experte. Und der macht auch nichts anderes. Es ist im Grunde sein Geld macht er damit, anderen zu verkaufen zu wollen. Wie bist du reich? Wie machst du die Bitches klar? Beziehungsweise, ne, also er gibt auch Liebes- und Beziehungstipps. Und das ist ganz interessant bei ihm, weil über ihn ist bekannt, dass er eigentlich gar nicht so viel Kohle hat, sondern auch seine Wohnung, sein Loft, was er in, ich glaube, in Los Angeles, genau am Strand. Ich glaube, er ist am Pier da in San, wie heißt er, da wo das Karussell auch ist, der San Venice? Venice Beach, ja, genau, der ist am Venice Beach, hat er da so ein Strandding und stellte sich aber heraus, es ist eine Einraumwohnung, die er da irgendwie angemietet hat und seine Freundin, die er bis vor kurzem noch hatte, ist ihm weggelaufen und also es ist ja witzig, wenn solche Leute dich coachen wollen und der sitzt dann auch immer wieder da in seinen Instagram-Stories und sagt so, weiter, immer weiter, das ist so sein Mantra und liest aber ganz viele Bücher, kauft sich ganz viele Bücher von anderen Coaches, also diese ganzen Idiotenweisheiten, die einer hat, werden dann einmal in so einem riesigen Circle-Jerk, kotzen die sich gegenseitig diese Scheiße in ihre Ohren und irgendeiner nimmt das auf, verwässert das noch mehr und hat dann die nächsten Messages für seine Follower. Und auf eine Message, David. Eine Message, die wolltest du gerade erzählen, das ist die Message von Kollega. Nämlich? Nee, ist nicht von Kollega, sondern es aus der Gruppe. Ist aus der Facebook-Gruppe. Nämlich, das Zitat war: Weniger wichsen, lieber mehr an die frische Luft. Ja, so. Das ist, das bringt euch zum Erfolg, das macht euch Alpha. Ja, weil die ganzen Alpha-Member oder die Leute, die gecoacht werden wollen, die organisieren sich auch in Facebook-Gruppen und haben da so eine Mentalität zu unserer Mentalität gefunden, wo sie sich für alles abfeiern. Also wo einer morgens früh aufsteht und ein Ei brät und sagen alle, geil, du hast ein Ei gebraten. Oder bist du schon voll Alpha, wenn du deine Post abgeholt hast, ohne dabei über deinen Schnürsenkel zu stolpern. Und sie haben auch so Challenges, wo sie sagen, ich will weniger wichsen. Ich will mehr an die frische Luft. Sie wollen auch weniger Social Media. Also ein Tipp war auch, nicht immer 5 Frauen gleichzeitig. Ja. So also haben 4 ist okay, 5, das ist nicht mehr Alpha. So, und das finde ich, schon mal, ne, das ist so eine Sache, da kann man drüber schmunzeln. Aber in dem Weiß-Bericht wurde aufgedeckt. Ja, ich glaube, schmunzeln ja, aber das gleichzeitig, also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich hilft. Also, dass man so ein Support-System hat. Also, weiß nicht, ich glaube, es gibt also viele Menschen, die eben ja vielleicht nicht jemanden haben, der einen motiviert und sagt, geil, dass du das geschafft hast. Und das so zu haben, aber von fremden anderen, die sagen, so finde ich geil, cool, dass du auf dein Gewicht achtest, cool, dass du mehr rausgehst, cool, dass du mehr. Aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht, weil in dem Weiß-Artikel wird klar, das schreiben sie auch, dass Kollega sich über breite Teile seiner Coachings, die er macht, aufhält mit Verschwörungstheorien. Das ist nämlich genau das Ding, und großartiger Scheiße, wie zum Beispiel Satan reagiert die Welt. Regiert die Welt. Ja, da sind die Bilderberger, dann sind dann die Politiker, die die Welt regieren und darüber ist nochmal eine Ebene, Robin. Und das sind die Leute, die direkt Satan zuhören und Satan ist eine physische Person. Ja, Satan ist eine Person und der kontrolliert uns alle und überhaupt, glaube ich, geht dann auch um, ob Chemotherapien überhaupt Nutzen haben. Es wird wohl über Impfen und Chemtrails diskutiert. Also es ist genau der Schrott, den du auf irgendeinen YouTube-Kanälen erwartest, die Und das passt dann wieder zu den Frisuren und den Armbewegungen von diesen Männern in diesem Raum. Ja, da schlägst du jetzt wieder was über einen Kamm. Weil das ist ja auch nicht, man ist ja nicht direkt immer rechts, nur weil man so nur weil man an Chemtrails glaubt, das stimmt. Ja, das ist richtig. Also, aber es geht, aus irgendeinem Grund ist das immer nah beieinander. Ich weiß aber man las so in diesem Artikel, und ich kann euch nur empfehlen, lest euch den mal selber durch, weil der ist sehr spannend, las man durchaus, dass das eben nicht nur ein Motivieren ist oder ein Sagen, du hattest irgendein Beispiel vorgelesen, wo irgendeiner Probleme mit seiner Familie hat und dann hat dem Kollege geraten, ja, sag dich mal von deiner Mutter los. Also genau, sag deine Eltern los und dann sagt, da sind also das, was auch spannend ist, das ist gar nicht quasi Kollege, der das alleine macht, sondern es wirkt ein bisschen so, er hat ja diesen einen Typen, dessen Namen ich immer vergesse, mit dem er das in der Lanxess Arena machen wollte. Dirk Kräuter. Dirk Kräuter. Und jetzt macht er das mit einer Firma zusammen, die heißt irgendwie bla bla bla Coaching GmbH. Mhm. Und da sind irgendwie auch Sales-Leute dabei, die halt dann diejenigen sind, die, weil er kann das ja nicht alleine machen, hat er viel zu tun, muss ja, ne, in sein Studio reingehen und Leuten zu sagen, sie soll aufhören zu boxen und die Tür zu machen. Zu machen, ja. Du wirst halt nicht Alpha, wenn du den ganzen Tag nur vom genau, Laptop sitzt. Deswegen hat er von dieser Coaching GmbH hat er Leute, die dann für ihn Sales machen, und da sind dann auch wohl Leute da drin als Moderatoren in diesen Live-Meetings, und die legen dann immer noch einen drauf und sagen dann so, ja, du bist eine Pussy, wenn du das nicht machst. So, und also es ist so richtig crazy, und in dem Weißartikel haben wir auch so ein paar Experten zu dem Thema befragt, die meinten halt, das ist ultra gefährlich. Die bauen da so einen Personenkult so, und der baut sich so zu so einem Guru auf. Ja. Das ist Gehirnwäsche. Das ist richtig krass. Also auch da, ne, man war nicht selbst dabei, und die Wise ist jetzt auch für eine sorgfältig ausdifferenzierten Journalismus auch nicht unbedingt bekannt. Deswegen, das weiß ich gar nicht. Finde ich. Also bei denen geht es, ist es die amerikanische Weiß? Nee. Nee, ist die deutsche. Aber die, in der deutschen Weiß geht es halt hauptsächlich um Geschlechtskrankheiten und irgendwelche Körperflüssigkeiten. Und wenn es das nicht ist, sind es Artikel, die anecken wollen. Ja. So, ich würde schon sagen, wenn die dann so eine Recherche oder so eine Aufdecknummer machen, dann ist die schon belegt, gerade weil Kollege könnte ja auch klagen, so ne, üble Nachrede oder so. Aber trotzdem, ob das jetzt wirklich so ein Sektending ist, kann ich nicht sagen. Es ist nur das, ne, also es läuft so konträr zu dem, was du vorhin sagtest, nämlich Leute, die wirklich Hilfe suchen, die bekommen keine Hilfe, wenn dann jemand sagt, ja, wenn die Alte stresst, dann hau der auf die Fresse. Ja, sowas ist doch, wenn fünf Frauen stören, dann mach halt nur vier Frauen so. Also das ist halt so. Das ist halt auch, ich glaube, das ist halt, was es vor allem ist. Hilfe an der falschen Stelle. Also ich würde gerne, also das Level an Frauenverachtung und Sexismus. Es sind ja auch nur Männer zugelassen. Und du musst dich bewerben, das ist das Ding. Ich glaube, das ist aber halt, ich glaube, dass das eine reine Sales-Taktik ist. Ja. Aber ich wüsste gerne, also du hattest irgendwas gelesen, es gab Leute, die 17 Mal abgelehnt wurden. Nein, das war was anderes. Es ging um den Vertrag an der Stelle. Ach so, okay. Ja. Ich würde so gerne ein Video machen, wo wir beide uns bewerben. Eigentlich das Gegenteil genau der Fall. Also der Weiß-Journalist, der sozusagen sich da das einfach mitgemacht hat, der sagt halt, wie krass diese Sales-Taktiken sind. Also die meinen, obwohl er in einem Gespräch hätte er 17 Mal sagen müssen, ich möchte keinen Vertrag unterschreiben. Und jedes Mal hätten die wieder Druck gemacht und gesagt, du bist eine Pussy, wenn du das nicht machst, du hast keine Eier, du musst das machen. Also es ist so richtig, also die gehen wirklich auf Leute in schwachen Situationen zu, die halt so ein Coaching denken, so jetzt werde ich endlich reich und berühmt und hab Frauen oder erreiche endlich meine Ziele in meinem Leben. Und dann musst du erstmal 2000 Euro blechen. Dir wird sogar das Rückrufrecht, das Widerrufsrecht. Genau. Ja, das hatte ich schon erzählt eben, ja. Also das sind alles Taktiken, die irgendwie gar nicht cool sind. Ich finde es interessant, dass das jetzt keinen großen Shitstorm in seiner Community scheinbar ausgelöst hat. Wahrscheinlich, weil es sonst nur unter den YouTube-Videos hervorgerufen hat. Ich glaube, dieser Artikel hat sich nicht wirklich verbreitet. Und ich glaube, die Leute bekommen das eher dann mit in seiner Blase und nicht außerhalb dessen. Mhm. Also was ja ganz schon interessant ist, dass er seine eigene Community in den letzten Monaten gegen ihn gewandt hat. Aber wenn die hören, dass er jetzt doch wieder irgendwelche Sachen für 2000 Euro, weil das kostet da tatsächlich das Premium-Paket. Aber weißt du, es kaufen wenigstens Leute. Anders als bei KuchenTV. Auch der hat Probleme mit seiner Community gehabt. Wer KuchenTV nicht kennt, das ist ein Meinungsblogger, so nennt er sich selber. Und persönlicher Freund von Robin Blase. Ja. Wir hatten ihn hier mehrfach im Podcast schon. Auch schon lange nicht mehr. Zuletzt, aber jetzt gerade vor kurzem. Weil er entmonetarisiert wurde. Weil irgendwie sein ganzer Kanal entmonetarisiert wurde. Meine Theorie war, dass das eventuell mit den neuen Harassment-Guidelines von YouTube zu tun hat. Weil unter anderem er halt auch sehr bekannt dafür ist, dass er unter anderem mal die Adresse von Katja Kasewitsch geleakt hat und so. Was machst oder, du da? Oder weil er so einen Streit mit seiner Freundin hatte, der dann öffentlich ausgetreten wurde, wo angeblich die Polizei ihn aus der Wohnung geschmissen hat. Und hinterher hat er dann wieder behauptet, das wäre. Also es war irgendwie sehr wirr. Auf jeden Fall. Was macht man dann aber, wenn man entmonetarisiert wird und einem die mögliche Grundlage auf YouTube genommen wird? Es gibt eigentlich nur eine logische Konsequenz, du schreist deine Community an. Genau, und zwar 35 Minuten lang sagst du deiner Community, wie richtig scheiße die sind. Also das Video heißt, ich glaube im Thumbnail steht, schlechteste Community. Ja, und das ist ein Video, in dem er sagt, dass er ja Amazon-Affiliate-Links hat. Also das sind so, ja. Ne, du kannst unten in diesen Videos, das ist ein übliches Prozedere, was ganz viele YouTuber machen. Du hast einen Affiliate-Link nach Amazon und alle Produkte, die dann darüber gekauft werden oder beziehungsweise, ich glaube, es ist sogar so, die 10 Produkte danach, die du erwirbst, obwohl nachdem du auch, glaube ich, bis zu 30 Tage, nachdem 30 du den Link geklickt hast. Dann bekommt diejenige Person, über deren Link du das geklickt hast, einen Anteil. Ja. Ich glaube, das hat am Anfang jeder gemacht, selbst ich. Und ich habe dann, mir wurde es immer zu blöde, das irgendwann einzufügen am Anfang, gerade weil da nicht viel bei rumkommt. Wobei, bei einigen ist das schon, kann ja, das ich glaube, sein. Es gibt und schon bei einige, die bei denen davon, ja. Ist es jetzt so wenig, dass er sagte, es kann ja wohl nicht sein, dass ich diese Links dahin mache und ihr klickt die nicht. Ja. Also es wäre ja so einfach, darauf zu klicken und dann halt einfach mal ein paar Produkte zu kaufen. Er würde das, das sagt er auch im Video, wenn er wüsste, es gibt Leute, denen geht es nicht mehr so gut, dann kauft er extra solche Sachen. Dann kauft er extra über diesen Link. Da dachte ich so, nee, wenn du siehst, dass jemand, bei dem es nicht mehr läuft, dann macht KuchenTV ein Video. Dann macht er Videos wie 5 YouTuber, bei denen es nicht mehr läuft. Und das ist eine ganze Reihe bei dem. Das heißt, er macht Kasse auf deren Rücken und legt sich dann eher damit noch mal. Damit die Zuschauer dann die Affiliates nutzen. Ja, seine. Das ist eine reine Charity-Aktion. Also, er hatte sich neulich unter anderem mit Hardy, ex-Pete Smith Hardy, in den Haaren, weil Hardy war einer von diesen, den er, ich glaube, in Teil 5 oder so von seinem Video, weil es gibt ja genügend, bei denen es einmal nicht mehr läuft, deren Zahlen sinken oder wo die Abos zwar gleich bleiben, aber die Klicks halt bei 10.000 liegen. Wir kennen da ja auch so einige und haben hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber er macht das halt in einem Ton, der, ne, also als Betroffener, und so war das in dem Fall von Hardy und auch, glaube ich, von dem einen oder anderen, ich glaube, Commander Krieger war zum Beispiel auch Ziel, der ist ja gerne mal Ziel von KuchenTV, das piekst schon, ne, in der Ehre oder in der Würde piekst das schon, so, da fühlt man sich gekränkt und dann hat er sich dann mit denen im Nachhinein noch in den Haaren, so, und das ist so. Wir hatten noch ein anderes Beispiel, weil er dann auch noch. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, die er da anspricht. Er sagt dann irgendwie, dass er der einzige YouTuber in ganz Deutschland wäre, der es nicht schaffen würde, seinen Instagram-Account, war es, glaube ich, zu pushen. Weil er sagt dann immer, geht da hin und folgt mir oder sowas. Und dann macht das keiner. Und das wär der Einzige, der das nicht schafft, weil die Zuschauerzahlen auf dem Profil würden nicht steigen. Ja, er hatte dann irgendwie sowas gesagt, wie man wird ja wohl noch mal einen Fehler machen dürfen. So, und ah, ja, da, genau. Und auch da ist es so, ja, andere Leute einen Fehler machen, war er früher der Erste, der zur Stelle war und sich über die ausgelassen hat in seinen Videos. Deswegen ist er ja so groß geworden, weil er diese Ansagen gemacht hat. Und jetzt ist er jemand, der sich hinstellt und wirklich aktiv gegen seine Community schießt und so Dinge sagt wie, ja, also mein letztes Kuchen-Talks hat ja gar keiner geklickt. Genau, er sagt auch, ich hab ein Video hochgeladen und da hat keiner drauf geklickt. Ja. Und da habe ich, also das, ne, also. Und das sagt er aber auch nicht, das sagt er nicht mit einer Enttäuschung oder das sagt er nicht so, dass er, ne, also du hast nicht das Gefühl, er fragt sich gerade vor der Kamera, woran liegt es oder versucht, Gründe dafür zu finden oder auch vielleicht zu überlegen, was hat er vielleicht falsch gemacht, sondern er sagt aktiv, ja, da habt ihr nicht drauf geklickt. Also da muss ich mich doch auch fragen. Diggi, sagt er, glaube ich. Nee, genau, das meiste, weißt du, weil dann sagen Leute, ja, wenn ich jetzt irgendwie entmonetarisiert werde, sagen sie, wir stehen hinter dir. Ja, tu die aber nicht. Hier hinter mir steht gar keiner. Ja, ja, ich stehe vorm Greenscreen. Hier ist der Greenscreen. Also das Ding ist, du hast es ganz gut gesagt, das ist das. Das entitledste Video noch vor dem Video von Konkrafter, wo er sich aufgeregt hat, dass er nicht in den Club kostenlos rein durfte. Über das sich übrigens auch KuchenTV ausgelassen hat, über das Konkrafter-Video. Also das muss man auch erstmal hinbekommen. Und Doppelmoral ist ein Wort, was KuchenTV in seinen Videos früher sehr, sehr gerne benutzt hat. Hinzubekommen, die Sachen immer wieder bei anderen anzuprangern und das selber dann in so einer Form zu machen. Eigentlich hätte ich vermutet, dass das Satire ist, ist es leider nicht. Und wir streiten ja uns immer wieder. Ich bin ja eigentlich gar kein, ich finde den ja eigentlich gar nicht so scheiße und glaube, er ist ein schlauer Kerl. Du sagst, es ist nicht so. Ich bin mir in der Situation, verstehe ich nicht, warum er nicht reflektiert genug ist, das irgendwie anders zu hinterfragen oder das Problem anders anzugehen oder auch zu verstehen ist, wenn er so ein Video jetzt macht, ist er nicht viel besser als Konkrafter, über den er sich zwei Wochen vorher. Also ich weiß nicht, wie du nach potenzieller häuslicher Gewalt oder zumindest als Gag so zu tun, als gäbe es das oder keine Ahnung, was ja, da die Story war. Nee, ich glaube, das war komplexer. Also all diese ganzen Stories, solche Sachen, oder man immer noch sagen kann, das ist ein smarter Typ, der irgendwie nur fehlgeleitet da unterwegs ist. Keine Ahnung. Er hat einen Aussetzer, aber aber für mich ist es eher so, der Aussetzer ist der Dauerzustand und dann ab und zu gibt es mal ein Video, wo man denkt, ja, da hat smarte Sachen gesagt. Ja, ich gebe dir ja recht. Also dieses Video ist jetzt eher auch so eins, also auch da, wenn ihr gucken möchtet, auf seinem Kanal, die schlechteste Community, wenn ihr schon dazugehört, dann kennt ihr es vielleicht, dann wisst ihr, dass ihr eine schlechte Community seid. Ja. Und wenn ihr mal einfach lachen wollt, wie das aussieht, wenn jemand 35 Minuten vor sich hin rohrspatzt, weil er weil wirklich Leute, also es wäre, wenn wir beide, wir haben das ja auch, wir laden ein Video hoch und es klickt, wird einfach mal schlechter geklickt. Das gibt es immer wieder, dass man, manchmal ist es der Algorithmus, manchmal ist es der Zeitpunkt. Thumbnail, Titel, manchmal ist es einfach das. Ist es draußen zu warm, manchmal gab es einen Fehler und manchmal ist das Thema auch einfach uninteressant und du hast dich verschätzt und glaubst, das werden die Leute klicken und dann klicken sie es aber nicht. Das muss man immer wieder lernen. Ich glaube, das ist immer so eine spannende Sache, die man selber, glaube ich, als kreativer, als ich glaube, das trifft wahrscheinlich auch auf Leute zu, die Filme machen oder Videospiele programmieren oder sowas. Also ich glaube, dass man so aus dem, also mich kränkt das auch immer zu einem gewissen Grad, wenn ich merke, die Zahlen sind jetzt bei dem Video nicht so gut, obwohl ich mir viel Mühe gegeben habe. Habe ich was falsch gemacht? Das Ding ist nur, wenn die Zahlen nicht so gut, dann heißt das ja eher, dass Leute nicht drauf geklickt haben. Das heißt, es ist eher so ein Schritt vorher noch, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Das heißt, oder es halt, wurde halt vom Algorithmus nicht mehr promotet, weil Leute nach 10 Sekunden abgeschaltet haben. Du hinterfragst halt einfach. Also was du mal, weil ich würde mich, glaube ich, schämen, wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, ihr habt nicht geklickt. Was fällt euch ein, nicht auf meine Videos zu klicken? Also weder würde ich sagen, ich betteln ist das falsche Wort, so, aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, ihr habt darauf auf den Link nicht geklickt, um etwas zu kaufen. Also wenn jetzt jemand die Karten für die Lästerschwestern-Tour, übrigens immer noch welche zu haben in allen Städten. Ihr seid die beste Community. Genau. Ihr habt so viele Karten gekauft. Dann würde ich mich niemals hinstellen, weil das ist halt eben niemand ist dazu verpflichtet, irgendwas zu tun. Niemand muss diese Videos gucken. Und ich bin immer wieder überrascht, dass wenn meine Videos sich klicken, wenn sie es nicht tun, muss ich mir überlegen, was habe ich vielleicht falsch gemacht in dem Moment. Ich weiß zum Beispiel jedes Jahr, mittlerweile schon bei meinen Jahrescharts, die Soundtracks-Videos kann ich mir sparen. Das klickt halt einfach keiner im Vergleich. Ist halt auch weniger ein Ding, was man. Aber da habe ich Spaß dran. So. Und deswegen, bei mir habe ich das immer wieder dieses Glück, dass Leute sagen, ich interessiere mich nicht für Games, aber ich gucke deine Videos trotzdem. Und die kommen halt, weil sie was von mir wollen. Ich glaube, bei KuchenTV war es lange so, dass sie halt wegen den Ansagen abonniert haben. Und weil er das so ein bisschen zurückgedreht hat, ist es vielleicht jetzt einfach so, dass die Zahlen eben, dass er selber langsam zu einem von denen wird, bei denen es nicht mehr läuft, die er in sein eigenes Video reinnehmen müsste. Aber da muss man natürlich eher der Community Schuld geben als sich selbst. Eben, weil dann, also ne, dann an dem Punkt mit Reflexion zu kommen, wäre halt das, wo ich sage, der ist ein schlauer Typ, aber vielleicht bist ja sogar doch du, der recht also hat. Für mich ist das immer das Beste, weil ich finde, also als jemand, der Sachen erschafft, ist das immer schwierig, das für seine eigenen Sachen zu realisieren. Aber wenn man das mal aus der Sicht des Konsumers sieht, es gibt so viele YouTuber, die ich toll finde, wo ich manchmal über Monate kein Video gucke, weil ich keine Zeit hatte. Weil ich, keine Ahnung, in dem Moment ist ein neues Videospiel rausgekommen und ich habe einfach mehr gezockt, als YouTube zu gucken oder habe mehr eine Serie gebinged oder sowas. Ja. Also, ne, es gibt auch Serien, die ich super toll finde, wo ich noch nicht die aktuelle Staffel geguckt habe, weil inzwischen einfach so viel geiler Content da ist, dass ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Ja. Und ne, dann ist vielleicht sogar schon die nächste Staffel draußen, bevor ich überhaupt jemand wieder dazu komme, das aufzuholen. Aber ne, wenn jetzt jemand das in den Zahlen reflektiert sehen würde, keine Ahnung, und sagt, oh, warte, meine Serie, der Robin hat noch gar nicht geguckt. Also, du denkst nicht, weil ich die Serie plötzlich scheiße finde, sondern weil ich halt einfach auch bei anderen Sachen in meinem Leben manchmal mal los sind oder man manchmal auch Lust auf was anderes hat. Also deswegen, also, wenn man es aus Konsumersicht sieht, dann fällt mir wieder auf, es gibt ganz viele YouTuber, die ich nicht regelmäßig gucke und ich trotzdem super geil finde. Und es ist nichts Persönliches. Ich würde mir bei dem tatsächlich wünschen, dass, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass er irgendwann das mal komplett sein lässt, diese provokative Schiene und die Sachen, weil das scheint in seinen Videos immer wieder durch, dass er kluge Ansätze hat und Dinge sagt, die und Dinge aber auch auf eine Art und Weise sieht, die schon darauf schließen lassen, dass da ein hoher Intelligenzgrad ist und dass er die dann auch eigentlich sehr gut ausdrücken und ausformulieren kann. Wenn er, also auch er, wenn der zum Beispiel umsteigen würde auf journalistischere Essays, dann, es gab ja einige, die irgendwie in der Zeit auf YouTube sich nochmal gewandelt haben und ihren Content irgendwie angepasst haben, dann ist es vielleicht sogar gut, wenn der Teil der Community wegbleibt, die nur gekommen sind, weil sie als schaulustige Zaungäste gucken wollten, wen greift da als nächstes an. Ich glaube nicht, dass er das kann. Also ich sehe das anders, Robin. Hier ist die Challenge für KuchenTV. Zeig Robin, dass du es besser kannst. Würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Wir kommen zu einem weiteren Unverbesserlichen, ja. Nämlich zu den Paul-Brüdern. Ja. In diesem Fall ist es Jake Paul, der. Du musst mit. Ich wollte einfach hören, was du machst. Das fand ich viel schöner. Der hat geheiratet. Den haben die Leute doch jetzt schon längst an einem tollen Jingle. Das glaube ich auch. Und zwar Tanner Mongo. Monjo. Tanner Monjo, glaube ich. Die. Fleißige Hörer kennen Tanner. Genau, schon. Von Tanner Cotton. Das war quasi die Videodays in Komplettkatastrophe. Das ist da drüben eine der berüchtigsten YouTuberinnen. Ich weiß, dass es eine Content-Cop-Folge von iDubbbz über sie gibt. Über die habe ich das erste Mal von ihr mitbekommen. Dann gab es diesen Tanner-Con-Skandal. Und Shane Dawson hat darüber eine ganze Doku gedreht. Genau, das war so ein Meet and Greet, was völlig aus dem Ruder gelaufen ist, in so einer Hotellobby, die für 100 Leute ausgelegt war. Also es ist untertrieben, es war für ein paar. Ja. Aber es ist ungefähr 100, so, es war für 100 ausgelegt und 10.000 waren da. 10.000 waren da. Ja. Und die sind ein paar Leute vom Krankenwagen abgeholt worden. Und die, das habe ich nicht mitbekommen, hat sich offenbar unsterblich verliebt in unseren Superpromi Jake Paul. Den hatten wir ja hier auch schon immer wieder. Ja, müsst euch für den amerikanischen Simon Desue vorstellen. Oder bist noch größer. Noch eigentlich sozusagen, ja, ist einer der 19 Millionen Follower. Tanner Monjo hat 4,7 Millionen. Und die beiden sind 2 Monate zusammen und haben gesagt, lass uns heiraten. Weshalb auch viele schon vermuten, dass sie nicht mal echt zusammen sind. Ich habe jetzt wirklich kein einziges Bild gesehen, auf dem sie sich echt knutscht haben. So, also es waren immer nur Bilder, wo sie so andeuten, wo er sie hält und die Münder sich so nähern. Ja. Aber echte Liebe sieht ein bisschen anders aus. Aber also man will es ihnen ja nicht direkt absprechen. Aber nach 2 Monaten zu sagen, Hochzeit ist voll die gute Sache. Aber David, wenn du pro Hochzeit 3,2 Millionen Dollar verdienen würdest, würdest du vielleicht auch öfters heiraten. Moment mal, zahlt man nicht eigentlich normalerweise Geld für eine Hochzeit? Nicht bei den beiden. Die haben nämlich gedacht, weißt du, was wir machen? Wir sind ja Social Media Stars. Wir livestreamen das. Und zwar über einen neuen Dienst, der auch irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Halogen heißt der. Und der war irgendwie ein paar Tage vorher schon bei Logan Paul, also dem bekannteren der beiden Brüder, Sponsor von einem Video und hat dann kurz darauf jetzt eben bei dieser Hochzeit als Dienstleister fungiert. Und zwar ist das eigentlich ein Livestreaming-Paywall-Dienst, also quasi Pay-TV, aber halt für Livestreams. Die hatten ja schon mit ihrem Boxkampf, also sowohl Jake als auch Logan Paul. Kann auch sein, dass das darüber schon hatten, der Fall war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das war ja richtig groß aufgezogen. Genau, aber es ist quasi einfach genauso wie jeder Sport irgendwie solche Pay-TV-Dienste hat, gibt das jetzt auch für Influencer in Form von Halogen. Du kannst halt da ein Event machen und die Leute können dann Geld zahlen. Dann können sie gleichzeitig während dem Event auch noch mehr Geld reingeben in Form von Coins und Geschenken und Sachen, die sie halt, also wie bei YouNow oder bei Twitch geht das ja auch mit Bits und so weiter. Und das haben die gemacht und das hat $50 pro Stream gekostet. Und laut den Recherchen, die wir hier gefunden haben, haben das 65.500 Leute gekauft hat, also OMR ist das, die hatten das recherchiert. Was bedeuten würde, 3,2 Millionen Dollar haben die eingenommen. Sie selber sagen, die Hochzeit hätte 500.000 gekostet, also netter Gewinn auf jeden Fall. Und da ist noch gar nicht mit reingerechnet, dass Leute vielleicht irgendwie Bits und so weiter da gespendet haben. Aber wie krass das ist, also, dass du dir denkst, also ne, bei denen würde ich alles zutrauen, aber dass du da nicht, also irgendwie. Also diese natürliche Grenze, wo du denkst so, ich habe jetzt ganz viele junge Zuschauer, denen muss ich jetzt für eine Hochzeit, von der man, wir kommen da jetzt gleich zu, noch annehmen muss, dass die Fake-Scheiße ist, denen noch $50 dafür abzunehmen, dass da nur da zuzugucken, ist so räudig. Was noch räudiger war, ist, du konntest nicht mal richtig zugucken, weil der Stream war so technisch so scheiße, dass der Chat nur aus Leuten bestand, die sich drüber aufgeregt haben, wie scheiße dieses ganze Ding ist und dass sie ihr Geld zurückholen. Und man sah Bilder davon. Das Ganze, die haben geheiratet. Robin, nenn mir die 5 Plätze, die, oder sagen wir die 3 Plätze, wo du denkst, dass man am romantischsten heiraten kann. Also erstens natürlich, ich meine, es war in Vegas, aber da kannst du auch in der Kirche schön heiraten. Ja. Ne? Was auch schön wäre, wäre am Strand zum Beispiel. Was auch gerade für so Influencer cool wäre, wäre vielleicht, weißt du, so in einer krassen, imposanten Location, weißt du, einem Schloss oder einem Park oder einfach im Wald oder unter, also einfach irgendwas Großes. Ja, aber da kann man keine Werbung Ah, okay, du hast recht, verdammt. Wie wär's? Ja. Mit einer Mall. Ja, das wäre so ein bisschen wie, wenn ich hier in Berlin im Alexa oder in der Berlin Mall einfach unten vorm Starbucks sage, so jetzt hier mal schnell eine Wand aufgestellt. Und so ist es wirklich. Man muss sich die Bilder angucken. Die haben eine Fotowand in die Mall gestellt und haben da so ein paar Luftballons und angeblich roter Teppich waren wohl nur so rote Fußmatten, die da hingelegt haben. Es sah aus wie auf dem Kindergeburtstag, den ich mit 11 hatte, den wir bei McDonald's hinten im Ballparadies gefeiert hatten. Das auch vom Alter der Gäste her und der Reifegrad. Ich glaube, ja. Und also wirklich, sie hatten ja nicht mal Kleider an. Also die sahen alle aus wie aus dem so als würde ein ganz normales Outfit of the Day so ein bisschen. Ja, so ein bisschen also Outfit of the Day. Die Gäste waren wirklich eine bunte Mischung aus, keiner war richtig gut gekleidet und YouTube-Sternchen. Und man hat Bilder vom Buffet zum Beispiel gesehen. Das war in eine Ecke gestellt, an so eine Wand. Es sah einfach nur grauenerregend aus. Deswegen muss man davon ausgehen, also das sagen gerade ganz viele, dass es halt einfach nur Fake ist. Und Jake Paul hatte ja schon mal eine Fake-Beziehung. Genau, das hat er auch dann zugegeben und hat gesagt, das ist wie Wrestling, was ich mache. Die Leute wissen, dass es Fake ist. Ich glaube, das stimmt. Der Part stimmt nicht. Aber das ist halt Entertainment und die Leute finden es trotzdem geil. Die Sache ist halt, kann man machen. Ist trotzdem irgendwie scheiße, weil ich finde, so eine Hochzeit aufzuziehen und zu sagen, haha, Prank, das hat sowas, da würde man sich hier bei Simon Desio oder wie sie alle heißen, an den Kopf fassen und sagen, ja, von dem ist nichts anderes zu erwarten. Aber die würden dann nicht sagen, hier $50 zum Zugucken. So, also, und damit dann 64.000 Leuten $50 für so eine Scheiße aus den Rippen zu leiern. Und das, ich glaube, was man bei ihm nicht vergessen darf, die Zielgruppe sind zu 99% Kinder und die anderen 1% sind Leute, die ihn scheiße finden und das dann aus Geben die dann $50 aus? Ich weiß mir ja sicher, nicht. Dass da einige dabei war, so ein Keemstar oder sowas, der gibt doch locker $50 aus, um quasi die News dann dafür zu haben oder so. Aber Jake Paul hat gerade noch ein anderes Thema, das war dann Teil des desselben Artikels, den wir da gelesen hatten, bei Online Marketing Rockstars, können wir auch empfehlen, sich das mal durchzulesen. Und zwar machen die gerade ein Instagram-Gewinnspiel bei ihm. Und beziehungsweise über diese Firma, die er ja da mit hat, nämlich Team 10. Also ist ja diese Venture Capital gezahltes Management so ein bisschen. Also die haben ja irgendwie mal so Geld gesammelt, um davon eine Villa zu kaufen, ihn und seinen Bruder irgendwie einzuziehen. Oder ich glaube, sein Bruder hat aber gar nichts zu tun. Aber irgendwie, also auf jeden Fall. Doch, viele, der gehört auch zu Team 10. Ja, doch dazu. Okay, ja, dann ich weiß aber nicht, ob er in der Villa auch gewohnt hat oder nur er. Aber das auf jeden Fall haben sie ganz viele andere, kleinere Leute. Ich glaube, Amanda Cherny, so ein Playboy-Model ist da noch mit drin, die auf YouTube macht. Ganz viele andere Leute, die so up and coming waren und haben die halt quasi so unter Vertrag genommen. So ein bisschen so, wie als würde man Mediakraft halt als so wie die Punk-WG. Modernes Ding aufziehen. Genau. Und da wird nicht die Comedy, sondern das Geld einnehmen revolutioniert. Ja, und die haben da dann diese Leute groß gemacht. Viele sind aber wieder ausgetreten, weil sie frustriert waren. Auf jeden Fall über diesen Team 10-Account da gibt es gerade dieses Giveaway, kannst irgendwie Gewinne im Wert von irgendwie $100.000 gewinnen, wenn du allen Accounts folgst, denen auch der Team 10-Account folgt. Es sind 97 Accounts aktuell. Also der Team 10, der offizielle Team 10 Instagram-Account folgt 97. Genau, und wenn du den allen folgst, hast du die Chance auf einen Teil von Preisen im Wert von $100.000. Und unter diesen 97 sind natürlich ganz viele von den Team 10-Mitgliedern, so pushen die natürlich ihre eigene Reichweite, aber auch diverse Marken. Unternehmen und Marken und Leute, die gar nichts mit Team 10 zu tun haben. Denn, so ist die Behauptung, angeblich konnte man diese Follow-Plätze kaufen für $25.000 bis $30.000, je nachdem, ob man privater Influencer oder Unternehmen ist. Und da sind auch so Firmen dabei wie sprich, also Team 10 hat vorher, ne, ich glaube, es war, glaube ich, so, dass der Manager vorher Firmen angeschrieben hat und als Business Proposal rausgegeben hat, hey, wir machen dieses Giveaway. Ihr könnt in dieser Liste von, ich glaube, 97 oder wie viel auch immer dann zusagen. 50 haben sie ursprünglich gesagt. Genau, könnt ihr dabei sein und dann für den Betrag konnte man sich in diese Liste einkaufen. Genau, und haben dann versprochen, dass das mindestens 200.000 neue Follower bringt, weil natürlich alle, die mitmachen, dann einem auch folgen müssen, um da mitmachen zu dürfen. Und das, da ist jetzt einmal das natürlich so ein bisschen fragwürdig, aber der Skandal natürlich jetzt auch ein bisschen. Das ist schön, wie dass, du das sagst. Das ist richtig kacke, ist das. Aber weißt du, was noch mehr kacke ist? Unternehmen, die sich da angeblich eingekauft haben, sind Wodka-Marke, Four Loko, was so ein Energy-Alkohol-Trink ist, der in den USA zeitweise oder glaube ich immer noch mal verboten wurde, weil was? Er, ja. Und, weil sie das Wasser abgeschöpft haben und, aus dem Influencer-See in Sibirien? Nee, weil er so krass reingehauen hat, dass er gefährlich war. Oh, krass. Und, den brauche ich. So wo kriege ich den so her? So eine Cannabis-Produktreihe. Auf jeden Fall nichts, was man unbedingt an Kinder vermarkten sollte. Und das ist halt die größte Zielgruppe von Jake Paul. Also auch da wieder, die versuchen wirklich mit allem Scheiß das Geld zu machen. Und das gelingt ihnen auch. Halt weil krass. Es scheinen ja Leute mitgemacht zu haben und da jeweils irgendwie diese 25 oder allegedly 25 bis 30.000 Dollar gezahlt also, zu haben. Ich denke mir immer, bin ich so ein Exot oder, also ist es ja nur von mir, aber ich kenne auch in meinem direkten Umfeld. Es mag daran leben, dass ich in meiner persönlichen Blase mit meinem persönlichen Blase zusammenlebe. hallo, da gab es bestimmt ein paar, die drüber gelacht haben. Okay. Werte das nicht so ab. Das war ein guter Witz. Aber dass ich denke das immer wieder, wenn ich sowas mitbekomme mit Kollegen, wo es nur um Geld, Geld, Geld geht. Oder Sebastian Jotta, dem ich folge, damit ich mir einmal pro Tag mit der Handfläche an den Kopf hauen kann. Weil ich das wahnsinnig interessant finde. Ich wollte bei dem tatsächlich so lange zugucken, wie ich dachte, wie lange hält der das aus, diese Scheiße immer wieder zu sagen. Und seit einem halben Jahr macht er das und es ist unverändert mit einer Motivation. Bringt er das jeden Tag an den Mann, dass ich mir denke, na, also du irrst dich, David. Die glauben das wirklich, das ist für die wie volle Überzeugung, Geld, Fame, Ruhm, Bitches, das ist das Leben. Und ich verstehe nicht, auch jetzt bei den Logan-Brüdern, die haben doch schon Geld. Ich glaube, in dem Artikel stand, dass die im Jahr einen Umsatz von 20 Millionen ja. US-Dollar machen. Ist nicht irgendwann genug Geld da, so dass du dann dir denkst, so jetzt hören wir mal auf, um jeden Preis vor allen Dingen und von jedem, also auch von den jüngsten Zuschauern, ist es egal, wie, mit welchen Methoden, Geld, Geld, Geld, nur das zählt. Also eine Theorie war, dass sie auf diese 20 Millionen halt inzwischen auch nur noch kommen durch solche ominöseren Deals, weil eben die großen Brandpartner abspringen. Genau, wegen den ganzen Skandalen eben auch keinen Bock mehr auf die haben. Und sozusagen du, wenn du dein Einkommen gleichbleibend halten willst, halt dann irgendwann umsteigen musst, um das irgendwie so zu halten. Wer sich das übrigens auch vielleicht hätte überlegen können, so ein Giveaway zu machen, ist Kathi Hummels. Die war nämlich jetzt bei T-Online, das ist irgendwie die Woche der Reportagen und investigativen Artikel über Influencer. T-Online hat nämlich was gemacht. Gerade will jeder was wieder was Eigenes zu einem Influencer irgendwie recherchieren. Aber weil es halt geklickt wird, das ist aus diesem Tschernobyl und so weiter, ich habe es ja gesagt, das ist gerade voll der Trend, ich muss mal wieder Videos machen. Aber ich finde das insofern gut, wenn dann die echten, also ne, wenn das nicht so Influencer, diese Blase platzt oder Influencer sind alle doof, sondern wenn dann wirklich investigativer Journalismus muss daraus genau. Genau, bei Kathi Hummels haben die nämlich rausgefunden, dass auf ihrem Instagram-Account jedes Mal, wenn die ein Foto gepostet hat, sozusagen die Like-Kurve sehr konstant normal sich entwickelt hat und dann plötzlich immer so ein Riesenspike kam. Also es sind sofort, sind irgendwie mehrere tausend Likes quasi in der genau. gleichen, im gleichen Moment auf dieses Foto und gekommen. Robin hatte mir das vorhin gezeigt, dieses Bild, und ich dachte so, naja, das ist ja kein Problem. Ne? Also es passiert ja immer wieder, dass zum Beispiel Media auf ein Video zum Beispiel oder auf ein Foto geschaltet werden. Dass Leute quasi sprich, dass das Leute, als Werbung schalten. Ne? Das kann man ja bei Facebook mittlerweile oder bei Instagram und bei YouTube kann man mittlerweile sagen, hey, ich möchte diesen Post bewerben. Dann wird der ausgespielt an eine erweiterte Zielgruppe, die ne, möglicherweise diese Inhalte mögen könnten. Das wird dann von den Algorithmen berechnet und das würde dann auch für einen Push sorgen. Aber ich nicht dachte, nicht und ich dachte, das wäre dann so eine Tageskurve. Und was du mir dann gesagt hast, war sehr spannend. Nee, das war eine Tageskurve, aber sozusagen also nicht in einzelne Tage unterteilt, sondern ein Tag. Und innerhalb von 5 Minuten ist diese Explosion immer regelmäßig entstanden. Genau. Sprich, Das würde bedeuten, dass sie Werbung geschaltet hat und sofort wurde die Werbung ausgeliefert und sofort haben alle geliked. Ja, es ist, und das ist Quatsch. Das, ja, heißt, das, ja, das Einzige, was diese Art von Entwicklung erklären kann, sind, gekaufte sind Likes. Bots. Und zwar, ja, die billigsten Art von Bots, die man sich irgendwie kaufen kann. Stimmt, nämlich, weil die normalerweise sind die ja schon klug genug, mittlerweile sich so, ja, zu maskieren, auch dass man das. Mittlerweile, also ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich glaube aber mindestens ein Jahr. Ich habe mit WDR 360 zum Thema genau diese Sache, nämlich gekaufte Likes auf Instagram, mal eine Reportage gemacht. Und da sind wir auch mehreren bekannten Instagrammerinnen und Instagrammern, aber vor allem Instagrammerinnen, auf die Schliche gekommen und haben auch welche damit konfrontiert, dass wir quasi sie bloßgestellt haben, sozusagen. Dass wir gesagt haben, hey, guck mal hier, das ist, ihr geht damit an Unternehmen raus und behauptet, das ist eure Reichweite, aber wir können hier beweisen, dass das gar nicht eure Reichweite ist. Ihr kauft euch das regelmäßig dazu. Ja. Und da hatten wir von einer auch eine Antwort bekommen, die meinte so, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Also wir hatten, das war nie der Plan, dass wir da irgendwas öffentlich machen, auch allein aus Datenschutzgründen und aus, um sich rechtlich da irgendwie abzusichern. Aber dann war direkt eine, die meinte so, ihr dürft da meinen Namen nicht öffentlich machen, ich ernähre so meine Familie, meine Kinder würden verhungern, wenn ihr, ja gut, aber du bescheißt halt andere Leute wissentlich, indem du dir einen Account aufgebaut hast. Wir haben ein Experiment gemacht mit jemandem von 1Live, der das dann selber gemacht hat. Also wir haben für seinen Account, hat er Likes gekauft, hat den aufgebauscht und ist dann damit an Unternehmen rangetreten. Ich glaube, so an so 30, 40 Stück. Und es haben am Ende, glaube ich, genug zugesagt, dass er davon sein Monatsgehalt mit nur einer E-Mail-Welle an irgendwie 30, 40 Unternehmen komplett abgedeckt hätte. Obwohl alle Likes sozusagen da und alle Follower gekauft waren. Also das ist theoretisch ein Businessmodell, wo viele Firmen wohl auch immer noch nicht wissen, dass das passieren kann. Es ist halt immer, also ne, wir reden hier Woche für Woche darüber, in einem Business, in dem mittlerweile Millionen Gelder ausgeschüttet werden und man sich nie sicher sein kann, ist diese Followerschaft wirklich da. Bei einem Musiker siehst du halt, wer ist da. Sind die gekauften Alben? Aber auch da sind die Spotify-Views ja angeblich gekauft, wie dann aufgedeckt wurde. Also, ja, nee, aber bei einem Konzert kannst du schlecht irgendwie, wobei das gab es ja auch schon. Das hatten wir auch schon im Podcast, wo jemand sich so hochgekauft hat. Genau, ja. Eine Band, die sich hochgekauft hat, dann einen Tour-Spot bekommen hat und dann waren 3 Leute da. Es gibt auch hier von, das habe ich glaube ich auch schon hier schon mal erwähnt, von ich glaube, es ist auch Vice in England, dieser Uber, also heißt Uber, glaube ich, O-O-B-A ist der Name, der macht die ganze Zeit so verrückte Sachen, unter anderem, ich glaube, das Erste, was von ihm viral gegangen ist, der hat bei TripAdvisor Fake-Reviews für ein nicht existierendes Restaurant gekauft und hat dann quasi sein Restaurant, was aber eigentlich sozusagen, es gab es gar nicht, das war sein Garten, zu dem best-reviewten Restaurant in England gemacht hat. Und alle dann plötzlich da einen Tisch reservieren wollten, weil es halt so beliebt war. Das ist ja geil. Die Geschichte kenne ich noch gar nicht. Ja, also das ist wirklich tatsächlich immer wieder interessant. Ich habe ja selber mal eine Phase gehabt, wo ich mein Facebook-Account ist zum Beispiel, als ich zu Studio 71 damals gewechselt bin, explodiert. Und zwar skurrilerweise explodiert. Also es war so, ich hatte ein Wachstum plötzlich, zusammen mit Fabian Siegesmund, sind wir beide auf Facebook irrational doll gestiegen. So, das konnte ich mir gar nicht erklären, was passiert war. Und wir beide hatten damals gedacht, ja, was ist denn das? Also hat Facebook die Algorithmen, damals war Facebook noch eine der, ne, es war so 2014 oder 2013 habe ich ja mal meinen Kanal angefangen, aber ich glaube 2014 ging das los, da bin ich auch zu Studio gewechselt. Das hat sich mir nie erklärt, vor allen Dingen, weil irgendwann auch eine Wand erreicht war und die bei den meisten sozialen Netzwerken bis heute besteht. Ich habe mir das hinterher dann zum Teil auch so erklärt, dass gerade Facebook, Instagram haben das ja dann so umgestellt, dass du mittlerweile, wenn du nicht kaufst, wenn du Werbung machst, wirst du automatisch behindert. Also das Wachstum kommt auch dann zustande, wenn du mit Hashtags arbeitest und wenn du diese Plattform irgendwie so bespielst, dass dann auch Instagram und Facebook wirklich was davon haben, was ich ja nun wirklich gar nicht mache. Aber ich bin auch davon ausgegangen, dass Likes gekauft wurden. So, das konnte ich gar nicht ausschließen. Und es ist, du kannst ja für jeden Account, egal ob er deiner ist oder nicht, kannst du Likes kaufen. Ich habe das von Freunden aus der Branche, haben mal jemanden anderen aus der Branche pranken wollen, indem sie seinen Account haben explodieren lassen, weil sie Likes für den gekauft haben, einfach um sich einen Spaß zu erlauben. Und das hat mir insofern die Augen geöffnet, weil ich dachte so, krass, dass es das überhaupt möglich ist, dass ohne mein Wissen, und so sagt es, glaube ich, Kathi Hummels auch, dass sie nicht wusste, dass diese Likes gekauft wurden. Denn aber angeblich war es eine Mitarbeiterin, das hatte T-Online wohl auch schon rausgefunden, weil die haben nämlich haben das halt beobachtet und haben dann halt festgestellt, warte mal, hier sind jetzt gerade 2 Wochen, da passiert gar nichts. Das ist ganz normale Like-Entwicklung, da werden gar keine gekauft. Was ist da los? Und haben dann festgestellt, dass in genau dem Zeitraum, nämlich von Ende August bis Anfang September, Ich war Juli bis August, das war jetzt gerade jetzt in der letzten, oder nee, muss ja dann schon letztes Jahr gewesen sein, keine Ahnung. Glaube ich, letztes Jahr. Dann eine Out-of-Office-Reply von einer Mitarbeiterin von Kathi Hummels kam, dass die genau in diesem Zeitraum im Urlaub war. Genau in diesem Zeitraum. Aber eine Mitarbeiterin von Kathi Hummels, muss ja sagen, diese Influencerinnen oder Influencer haben meistens einen, vielleicht zwei Assistenten, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person von sich aus sagt, so, dann nehme ich mal einfach 1.000 Euro aus meiner eigenen Tasche, die ich jetzt in die Instagram-Likes von Kathi Hummels, weil das ist ja auch Geld, das fehlt hinterher auf dem Konto von Kathi Hummels. Vielleicht ist das die Social-Media-Managerin und die kriegt Bezahlung oder wird befördert oder was weiß ich, wenn sie gewisse Performance erbringt, was die Likes angeht. Ja, nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das wird die wissen. Aber ich meine, ich würde vermuten, dass nahezu jeder große Account in Deutschland mit ein paar Ausnahmen gekaufte Likes. Also Bots sind auf jeden Fall immer dabei. Also ich will gar nicht wissen, wie viele auf Twitter. Aber auch unverschuldet, weil Bots ja auch automatisiert folgen. Ja, diese russischen Sex-Bots. Da musst du ja nur mal einen neuen Account anlegen und hast plötzlich Follower von, also wir haben das mit unserem Firmen-Account gemacht. Wir haben einen Account für die Richtig Cool GmbH auf Instagram angelegt und hatten sofort Follower, die uns irgendwelche Sachen angeboten haben. Aus dem Nichts. Also von wegen so, hier wollt ihr nicht Likes kaufen oder hier wollt ihr nicht das und hier folgt uns doch mal Follow für Follow. Und wir sagen, wir sind diese Menschen, wie haben die das überhaupt gefunden? Der Account ist noch nirgendwo aufgetaucht. Das sind ja meistens dann diese Zahlen, die dann auch, das hast du ganz häufig bei den YouTube-Löschungen, wenn dann Influencer oder YouTuber plötzlich mehrere 10.000 Abonnenten verlieren, das sind die ganzen YouTube-Leichen, die bestehen aus Leuten, die inaktiv sind, aber auch ganz vielen Spots. Es gab mal, das ist schon sehr lange her, ich glaube von Smarter Everyday Day oder Veritasium war das auch so ein Science-YouTube-Kanal. Die hatten das mal mit Facebook damals ausprobiert und hatten quasi eine Facebook-Seite erstellt ohne Content. Und ich glaube, der war sogar die Message obendrauf war, don't like this page, please. This is a test. Ja, wobei da gibt es ja genügend Anarchisten. Genau, die haben quasi keinen Content gepostet und haben dann angefangen, das mit Werbung zu promoten und haben plötzlich richtig viele Likes bekommen, wo da nichts drauf war, was man irgendwie promoten konnte. Und deren Theorie war, dass quasi diese Bots, die man kaufen kann, also wo man für illegale Leistungen von irgendeiner Clickfarm in irgendeinem Dritte Weltland sich quasi damit sichtbar machen, oder wie? Dass die sich sozusagen vor Facebooks Algorithmen verstecken, indem die sozusagen auf legal geschaltete Werbung draufklicken und dann sozusagen auch Revenue erzeugen für Facebook. Und Facebook dann, ach so, ist nicht so schlimm. Ach so. Sperren wir nicht. Okay, klar, und keine Ahnung. Also es gibt da nicht jeder YouTuber, der irgendwie Fake-Teile hat. Ich glaube, jeder hat irgendwie Fake-Anteile. Es gibt da diverse Tools, mit denen man das checken kann. Ich glaube, in dem Artikel kommt auch InfluencerDB zu Wort. Das ist auch so eine Plattform, mit der man das kann. Aber was man dazu sagen muss, Instagram hat das vor einiger Zeit umgestellt. Früher konntest du über die API darauf zugreifen, auf diese Dateninfos und konntest das relativ genau abbilden, aus welchem Land zum Beispiel die jeweiligen Leute kommen. Und wenn jetzt jemand aus Deutschland sehr viele Follower aus Brasilien hat, wir haben das damals gemacht, ich glaube mit einer Firma, die hieß Deep Social, bei der WDR-Reportage. Und da haben die uns das auch sehr detailliert aufteilen können. Nur InfluencerDB, soweit ich das weiß, ich glaube, die ziehen sich diese Daten aus nur so einer Schnittmenge, weil diese API von Instagram halt nicht mehr rausgegeben wird. Auch, ich glaube, bei YouTube ist ja ganz beliebt dieses Social Blade, mit dem man sozusagen auch das Wachstum der Kanäle und die Abozahlen gucken kann. Was es auch für Instagram mittlerweile gibt. Gibt es auch für Instagram. Nur all diese, genau, bei Instagram zum Beispiel, Social Blade funktioniert nicht mehr. Das geht nur noch bei Instagram Business Accounts, weil Instagram das aktiv quasi verboten hat, dass damit man auf diese Daten zugreifen kann. Ich glaube, weil sie sich auch nicht auf die Schliche kommen wollen lassen wollen. Ja, genau. Ich meine, es sieht natürlich auch immer besser aus, wenn man mehr Follower hat. Deswegen sind solche Tools leider nicht mehr vertrauenswürdig, weil auch diese Tools keinen Zugriff auf diese vollen Daten mehr haben. Man muss das wirklich, so wie die das bei T-Online, glaube ich, gemacht haben, manuell tracken, von Hand. Um das in irgendeiner Form, oder es gibt Tools, von denen ich nichts weiß, aber die ich kenne, können das alle nicht mehr und machen das halt nur noch aus so errechneten Schnittmengen, indem sie halt sich 150 Accounts angucken und das dann irgendwie hochrechnen. Also ich glaube, also bei YouTube bin ich mir sehr sicher, dass das ungefähr 1:1 ist bei mir. Das sieht man dann auch in den Klickzahlen. Bei Instagram, also Facebook mache ich eh schon ewig nichts mehr. Ich habe zwar diese Fanseite noch, aber die bespiele ich nicht mehr. Bei Instagram bin ich mir relativ sicher, dass da die Zahl relativ hoch ist, die aus Quatsch besteht. Ein YouTuber, bei dem ich weiß, das ist aber sehr viele, weil das sehe ich immer, der hat 500.000, glaube ich, Follower bei Instagram und kriegt dann schon gerne mal so seine 40.000 Likes auf sein Foto, ist Hell of Blood. Und Hell of Blood ist damit nicht nur. Der hatte neulich ein Foto, das hatte 100.000 Likes. Echt? Ja. Und das ist 100% organisch. Und zwar, glaube ich, das war von dieser. Einfach von dieser, ein geiles Gespür von, für dumme Fotos. Das war von Kalle, als der 100.000 Abonnenten gemacht hat oder sowas. Das ist ein Video, also die sehen einfach unglaublich assi aus und trinken Bier dabei. Das ist einfach ein super lustiges Foto. Und ich glaube, damit hat er 100.000 Likes zum ersten Mal geknackt. Ja, ja. Richtig krass. Also es, bei dem, der ist ja sowieso ein Wunder, was das angeht. Ja. Nicht nur das, er ist auch ein E-Sport-Phänomen. Nein, Robin, er ist der 6. erfolgreichste, glaube ich, Fortnite-Spieler. Was die Finanzen angeht. Ich glaube, der 6. erfolgreichste E-Sportler aus Deutschland, glaube ich. Und, oder sowas. Fortnite-Spieler. Also, der ist, um das mal aufzuklären, ich glaube, jeder, selbst wer Hand of Blood nicht kennt, ich habe nämlich ein paar Freunde gehabt, die mir jetzt geschrieben haben, die damit nichts anfangen können, die von ihm mitbekommen haben, weil Max wird gerade durchgereicht in den normalen Medien, in der Bild, heute Morgen. Ist er im Sat.1 Frühstücksfernsehen aufgetreten, weil er bei Fortnite bei der Weltmeisterschaft eine gute Platzierung. Es gab nämlich vor der normalen, vor den echten Meisterschaften, wo Profispieler gegeneinander angetreten sind, gab es noch mal so, wo dann so VIPs gegeneinander gespielt haben. Und das war auch sehr hoch dotiert. Und ich glaube, sein Team hat insgesamt $250.000 gewonnen. Und weshalb er gerade durchgereicht wird, ist, glaube ich, so eine Mischung aus der Tatsache, dass er gesagt hat, er spendet seinen Anteil, das sind $64.000, also 50.000 Euro ungefähr, direkt alles ans Tierheim Berlin. Mein Ding war, ich wusste von diesem World Cup, ich wusste, dass da sind insgesamt $30 Millionen an Preisgeld ausgegeben worden. Und das ist nämlich der andere Punkt, deswegen alle darüber berichten. Ich glaube, weil die normalen Medien jetzt gerade merken, Moment mal, was für Gelder werden da ausgeschüttet beim E-Sport? Ja. Das ist ja mehr als bei der Frauenfußball-WM und der Männerfußball-WM. Beim zweiten bin ich mir nicht sicher. Der Gewinner vom Solo-Turnier hatte 3 Millionen gewonnen und damit mehr als die meisten Profisportler für die höchstsortierten Turniere. Und der ist 16. Und diverse andere Leute, die da mitgemacht haben, sind 13 gewesen und haben Hunderttausende gewonnen. Ja, ja. Richtig krass, ging auch so ein Video rum, wo ich habe auch einen 13-Jähriger in Argentinien, was ja auch jetzt nicht unbedingt das wirtschaftlich stärkste Land ist, halt, glaube ich, mit 900.000 Euro zurück zu seinen Eltern gegangen ist. Diverse Stories von halt Eltern, die halt ihre Kinder unterstützt haben und gesagt haben, so, zock mal, wir vertrauen da in dich, dass das für dich eine Karriere ist. Und die halt jetzt, ne, gibt sicherlich auch viele, die das gemacht haben und nicht erfolgreich wurden, das muss man mal mitbedenken, aber du siehst an diesem Beispiel sehr schön, also weil auf der einen Seite wird Max eingeladen ins Frühstücksfernsehen. Ich meine, das ist natürlich auch eine Mega-Geste, dass er, ich glaube, es war wohl generell so, dass all die Gewinner, das hast du ja häufig bei solchen VIP-Sachen, wie zum Beispiel Wer wird Millionär, Promi, Wer wird Millionär, ja, dass das spenden. Dass das gespendet deswegen, wird. Das war das Ding. Als ich gehört, es gibt da auch ein Pro-Am-Turnier und es gibt eben dieses Turnier, wo Celebrity genau, wo Influencer sozusagen sich vorher so ein Team zusammengestellt haben, es ist immer ein Influencer und drei Leute, die bei diesem Creative-Wettbewerb gewonnen haben, gehen dahin. Und ich habe gehört, dass er das spendet, bin ich davon ausgegangen, dass das quasi eine Geste ist. Nein, ich bin davon ausgegangen, dass du das musst. Dass sozusagen, du bist halt der Profi und deswegen würdest du sagst quasi am Ende nur ja, Epic so Games. Doch auch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist der Einzige, von dem ich gehört habe, dass er das irgendwo spendet. Ich glaube, er hat einfach entschieden, ich spende meinen Gewinn. Echt jetzt? Ja. Das ist ja noch krasser Also so kommt es mir jetzt hin. Ich glaube nicht, dass das von Epic Games. Da muss ich mal fragen, ich sehe ihn ja am Samstag, da würde ich mal tatsächlich mal fragen müssen, weil das wäre ja wirklich heftig. So hört er sich jetzt in letzter Zeit an, ich weiß es nicht, aber es hört sich so an, als wäre er der Einzige, der gesagt hat, so mein Gewinn spende ich aber. Nee, ich glaube, das ist nicht so. Also ich glaube, es hatte er vorher schon zumindest auch bekannt gegeben, dass wenn er, ne, er tritt an für das Tierheim Berlin, so wie ich früher beim Pokern bin ich ja für die Eichhörnchenhilfe Berlin angetreten und habe bin in der ersten Runde als Erster rausgeflogen. Mhm. So viel zu den Eichhörnchen, die armen Biester. Aber ich meine, das wird gerade, ne, alle berichten darüber, alle finden das wahnsinnig toll. Und das finde ich auch vollkommen zu Recht. Und dieser Sport gerät dadurch ein bisschen in das Licht auch von den Medien, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ich fand heute, ich habe einen Artikel geteilt vom Berliner Kurier, der war so richtig schön hilflos. Auf der einen Seite hattest du ihn, war er befüllt mit den Infos, die du auch überall dir zusammen sammeln konntest. Und dann hatten sie versucht, Fortnite zu erklären. Fortnite zu erklären und sind dann, also sie schreiben sogar in dem Artikel, bei Wikipedia steht, vorher sagen sie aber, Fortnite heißt auf Deutsch 14 Tage. Heißt es ja ursprünglich auch. Also Fortnite heißt ja 14 Tage. Aber wenn du es mit Night, also ne, wenn Night in dem Fall wird ja und Fort. T-E, ja. Aber, ist ein Wortspiel auf diese 14 Tage. Exakt. So, aber es wird nicht übersetzt 14 Tage. Und dann fangen sie halt an mit der Erklärung, die bei Wikipedia steht, mit irgendwie, man muss die Welt retten und die Zombie-Apokalypse. Und beides stimmt ja nicht so, weil das der ursprüngliche Survival-Modus ist, der mit dem Fortnite ja nicht bekannt geworden ist. Das heißt also, da hat jemand gesessen, der wirklich, ne, da kam der Chefredakteur rein und sagt so, Meier, bis 19 Uhr will ich den Artikel über diesen Henno Blatt, sie schreiben auch wirklich Hand of Blood, genannt Henno, da rein, will ich diesen Artikel fertig haben und dann will ich aber wissen, um was es bei Fortnite geht. Und dann ist der übelst ins Schwitzen geraten und gesagt, oh Gott, wen frage ich jetzt? Er hat keine jungen Leute in seinem Umfeld, hat vielleicht noch vom leitenden Redakteur den kleinen Timmy gefragt, aber Timmy ist leider PUBG-Spieler und konnte ihm deswegen nicht weiterhelfen, also ist er auf Wikipedia gegangen. Und das liest man an diesem Artikel. Dennoch muss man sagen, ist er zumindest fair und macht nicht das, was viele andere haben. In der Sportschau, da gab es nämlich so einen kleinen Mini-Shitstorm. Da hat nämlich die Moderatorin Julia Scharf, die hat sich auf Twitter jetzt hinterher noch mal geäußert. Die hat wohl Hat einen Psychologen da oder einen Psychiater? Der irgendwie meinte, er hat ganz viele Fortnite-Spieler, die so süchtig sind bei sich unter Kontrolle, die können sich nicht mal mehr die Schnürsenkel zubinden. Also finde ich ein komisches Zitat, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja. Also warum kannst du dir. Der ganze Bericht soll wohl sowieso sehr, ne, wieder zynisch von oben herab gewesen sein. Genau, also das ist natürlich die Sportschau. Das heißt, die Diskussion, ist das jetzt Sport oder nicht, ist im E-Sport ja gerade sowieso in Deutschland schon oder auch international, aber gerade in Deutschland jetzt in letzter Zeit Thema gewesen. Aber klar, Videospielsucht ist auf jeden Fall ein Thema, über das man auch reden kann, aber gerade in diesem Kontext von, da hat ja jemand 3 Millionen Euro gewonnen und so weiter, also. Warum muss da ist das dann plötzlich wieder Thema? Und dann, das Geile ist, sie versucht sich zu rechtfertigen, warum sie das gesagt hat. Genau. Und macht es dann aber eigentlich noch schlimmer, weil sie dann am Ende sagt, das sind ja nicht nur Spiele, die süchtig machen, und man muss drüber reden, ob es überhaupt ein Sport ist oder nicht. Nee, das sind ja sogar, ich glaube, sie benutzt nicht das Wort Killerspiele, aber sie sagt, das sind ja Spiele, wo man aufeinander schießt und der letzte Überlebende ist der Gewinner. Und in der heutigen Zeit muss man doch auch Kindern eine andere Message mitgeben. Genau. Also Fortnite würde den Kids die Message mitgeben, nur der Beste kann am Ende überleben. Und das wäre doch in unserer Zeit heute einfach keine Message, die man übermitteln wollte. Und da haben wir beide da gesessen und haben gedacht, so, stimmt eigentlich. Das wäre doch viel besser, wenn Bücher zum Beispiel, wenn Krieg und Frieden einfach nur noch Frieden heißt. Warum muss dieses Krieg da vorne stehen? Oder warum ist sowas wie Terminator, warum ist das ein Killerroboter? Kann das nicht auch ein Liebesroboter sein? So, ich finde, alles sollte jetzt glatt gebügelt werden, damit Julia Scharf nicht das Gefühl hat, dass unsere Gesellschaft verroht. Das sind genau die Momente, wo ich mir immer Nerdscope zurückwünsche und mir sage, wir hätten all diese Sachen jetzt, all diese Filme mit Come with me if you want to hug. Also einfach Come with me if you want to hug ist ja mega. Super. Also, falls hier jemand zuhört, der Budget für Tenet Nerdscope, die Neuauflage hat, bitte meldet euch bei Robin Blase. Aber ja, also ich fand das sehr interessant und darunter hat sie natürlich bei Twitter gleich den nächsten Shitstorm. Dafür hat sie sich dann übrigens nicht nochmal entschuldigt, aber ich glaube, sie hätte es eigentlich auch nicht mehr besser machen können. Da siehst du dann halt so diese totale Hilflosigkeit, weil du dich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hast. Ne? Das ist so ein bisschen dieses, was sie ja auch Rezo, die Leute aus dieser Ecke immer wieder vorgeworfen haben, ach du, was weißt du schon über Politik? Jetzt zum Beispiel bei Oliver Pocher streitet sich gerade sehr auf öffentlicher Bühne mit der AfD. Und dann ein AfD-Politiker meinte dann so, was willst du schon wissen? Ich bin im Parlament und habe jeden Tag mit Politik zu tun. was weißt du schon von Politik? Und Oliver Pocher ist aber jemand, der sich sehr, sehr viel damit auseinandersetzt. Und auch bei Rezo war das ja so, der Mann kam vorbereitet. Und die anderen sind es aber in ihrem eigenen Feld nicht. Und hier ist es auch wieder so, dass die mit diesem Thema einfach nichts anfangen können. Also wird es wird drauf geschossen. Aber weißt du, wer ein richtiger Gaming-Experte ist? Wer denn? Axel Voss. Ach. Der kommt extra dafür auf die Gamescom, weil der kennt sich aus. Axel Voss, das ist ja der federführende Mann bei Artikel 13 oder generell der Urheberrechtsreform auf europäischer Ebene da gewesen. Ungefähr, ich würde mal sagen, so der meistgehasste Mann im Internet für lange Zeit gewesen während dieser ganzen Debatte. Und das ist wirklich so eine Idee. Da siehst du, also wenn du nicht vorher schon klar wusstest, dass wie realitätsfremd nicht nur er, sondern auch sein gesamter Stab um ihn herum ist, dann zeigt sich das nochmal ganz besonders, weil das ja, ne, das sind ja die Leute, die dann auch schon beim Computerspielpreis dann da aufschlagen und denken, das ist eine Politikveranstaltung, und der hat jetzt zu keinem Zeitpunkt, saß da jemand in dieser Runde und dachte, du, auf die Gamescom gehen ist vielleicht nicht die beste Idee, sondern die wollen auch da wieder ihre Politiknummer draus machen. Letztes Jahr war ja, glaube ich, Angela Merkel vor Ort oder vorletztes Jahr. Wenn es ist ja üblich bei großen Messen, dass auch irgendwelche Politiker da sind, das ist dann halt meistens der Bürgermeister der Stadt oder der Landespolitiker. Ja, weil sie in die Presse geraten wollen. Und auch er hat jetzt das Gefühl, das ist eine gute Idee, um nochmal ein bisschen Self-Promotion zu machen, und hat offenbar gar nicht die Weitsicht, um zu verstehen, dass die Verbindung zwischen all den Leuten, denen er vorher einen Maulkorb anlegen wollte, und seinem Auftritt da, den keiner braucht, weil der findet ja auch an einem ganz anderen Ort statt, um das mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich wurde vor ein paar Wochen angefragt von einem Freund und Kollegen von mir, der den Gamescom-Kongress organisiert, und der meinte, hey David, hast du nicht Lust, das zu organisieren, beziehungsweise zu moderieren? Und nicht nur zu moderieren, sondern auch Beiträge zu gestalten, weil der Gamescom-Kongress findet im Grunde neben der Gamescom statt. Also wenn du als normaler Besucher hingehst, kriegst du davon wahrscheinlich gar nichts mit. Das ist so ein bisschen, ne, so eine Mischung aus den Games-Tagen, also wo auch so Vorträge gehalten werden, aber wo auch Politiker auf der Bühne stehen und dann wieder sich sehr schön selbst inszenieren. Und auf diese Anfrage hin meinte ich dann, du, also das kann ich auf gar keinen Fall machen. Nicht nur, weil ich Axel Voss Namen gelesen habe, sondern AKK sollte auch ursprünglich kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht noch angekündigt wird, aber Annegret sollte auch unter den Leuten sein, die ich dann auf der Bühne hätte anmoderieren sollen. Und nicht nur das, ich hätte mit denen ein Gespräch führen sollen. Und dann dachte ich so, ich möchte mit diesen Menschen nicht reden. Und schon gar nicht auf einer Bühne, wo ich als derjenige, der diesen Job ausführt, angehalten bin, professionell zu agieren, weil das könnte ich in dem Moment nicht, weil es interessiert mich nichts, was die zu sagen haben, und ich glaube, ich würde ständig irgendwelche zynischen Dinge rausdrücken. Ich glaube, es gibt viele, die das sehen wollen, aber da hat am Ende niemand von gewonnen, deswegen habe ich gesagt, nee, macht das mal selbst, beziehungsweise sucht euch da mal jemanden anderen, das ist, glaube ich, besser. Aber es ist halt so, ich verstehe auch nicht, warum, ne, wie beim Computerspielpreis, auch da wieder, warum die sich da zum Selbstinszenieren auf so eine Bühne stellen, nebenan auf die Gamescom. Was hat er davon? Keine Ahnung. Ich glaube, so lustlos habe ich dich ja noch gar nicht. Was? Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Ja, ich finde dieses, ich weiß es nicht, ich finde dieses ganze Thema, ich bin mal sehr gespannt, wie dieser Auftritt da wird. Am Ende des Tages wird das irgend so ein Nebending sein, was keiner mitbekommt. Und nee, jetzt wird, aber jetzt gerade ist es wieder groß in der Presse. So, selbst die Heute-Show hat einen Gag dazu gemacht. Also sehr, sehr crazy. Aber ihr habt auf jeden Fall was davon, denn ihr seid die beste Community und klickt auf Links. Ja. Hashtag Werbung, nämlich auf join joyn.lästerschwestern mit ä.com. Um euch das Ganze kostenlos mal anzugucken, über 50 Sender. Oder besucht uns und einen Gast, den wir noch nicht angekündigt haben, in einer der Städte. Ist es Axel Voss? Jetzt kann ich es ja sagen. Okay. Annegret und Axel kommen beide auf die Bühne, um mit uns über die ganzen Blätter über Influencer zu lästern. Nee, über die aktuelle und über die Freizeitwoche. Die lästern mal richtig schön über diese Blätter mit ab. Denn eigentlich sind das voll die coolen Bros und wollen das bei uns mal beweisen. Ja. Das kriegt ihr aber nur bei uns, bei den Lästerschwestern. Bei der Tour.